WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder mit einer offenen und freien Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir hier unterhalten wollt oder wenn ihr mit mir diskutieren wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Sandra und die Sandra ist 45. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Jürgen. Hallo, hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin in einer ganz schwierigen Situation. Meine Mutti hat Krebs vor anderthalb Jahren festgestellt, Nierenkrebs. Und jetzt pflegen wir sie seit 7 Wochen zu Hause. Mhm. Da ist mein Vater auch recht überfordert. Also sie ist jetzt in einem Stadium, sie kann sich nicht mehr bewegen. Ne? Wir haben jetzt Pflegedienst 3-mal täglich. Mhm. Sie liegt jetzt im Bett. Sie kann sich nicht mehr bewegen? Nein. Gar nichts mehr? Nichts mehr. Mhm. Es ging noch bis vor ein paar Wochen die rechte Hand. Mhm. Wie kommt das, dass sie sich jetzt nicht mehr bewegen kann? Nierenkrebs ist gewandert. Der hat mit Metastasen, also eine Niere wurde sofort entfernt. Sie hat auch zu lange gewartet. Sie hat da nichts gemacht. Ne? Mhm. Das hätte man eher erkennen können. Mhm. Jetzt hat sie eine große Metastase hinten im Nacken, also auf der Wirbelsäule. Ah, verstehe. Und dadurch ist alles blockiert. Genau. Ja. Und sie blockiert natürlich nach unten alles. Mhm. In der Beweglichkeit, der nächste Schritt wird sein, dass das die Atmung blockiert. Mhm. Ist deine Mutter noch ganz bei klarem Verstand? Ja, ja. Das ist sie noch. Mhm. Ja, sie ist 69. Sie ist lebensfreudig und möchte leben. Ja. Ja, wenn sie lebensfreudig ist und möchte leben, wie nimmt sie denn dann dieses schwere Schicksal auf? Grauenhaft, gar nicht. Will sie nicht. Und jetzt haben wir ja lieber, Jürgen, das andere, dass ich bin 45, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 36. Mhm. Der ist drogenabhängig, der steht nicht im Leben, dem hat die Mutti immer alles gemacht. Mhm. Jetzt kann sie es nicht mehr. Jetzt kann sie es nicht mehr. Und was wird mit ihm jetzt? Der hat schon gesagt, er möchte auch nicht mehr leben. Mhm. Ich habe im letzten Jahr, bin ich zwischen den Krankenhäusern gependelt, weil er auch schon versucht hat, halbherzig sich das Leben zu nehmen. Mhm. Halbherzig, sage ich, sonst hätte ich ihn nicht gefunden. Wenn er es hätte machen wollen, hätte er das gemacht. Das heißt, das hängt alles an dir im Moment. Also du hast die Verantwortung quasi für deine schwerkranke Mutter, todkranke Mutter und für deinen psychisch labilen Bruder, kleinen Bruder, der aber auch schon 36 ist. Der ist 36, das ist halt genug. Wie ist die Wohnsituation? Wohnst du im Haus oder Wohnung mit? Ich habe meine eigene Familie. Ich habe meinen Mann. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe meinen Mann. Mhm. Guten Rückhalt, der mich auch sehr liebt. Das heißt, du gehst dann jeden Tag für mehrere Stunden in die Wohnung oder ins Haus deiner Eltern? Mhm. Ja. Ja. Ich bin berufstätig. Du bist auch noch berufstätig? Ja. Ich mache die Mutti abends. Ne? Ja. Aber es kommt doch sicher. Papa ist auch überfordert tagsüber. Der versucht, der ist auch so heldenhaft. Der hat immer so die Idee, heldenhaft zu sein. Mhm. Ich sag doch, Mann, ihr habt doch das Geld. Kauft euch doch so eine polnische Pflegekraft. Holt ihr die doch ins Haus. Mhm. Weil Papa ist halt taub, musst du wissen. Mhm. Also, das heißt, es gibt keine zusätzliche Pflegekraft. Alles. Dreimal täglich haben die den Pflegedienst. Einen ambulanten Pflegedienst. Ja. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage, wie nimmt deine Mutter dieses schwere Schicksal auf? Was sagt sie? Wie reagiert sie da? Sie will kämpfen. Weint sie manchmal? Schimpft sie? Sie isst jeden Teller leer, den ich ihr gebe, weil sie muss leben für ihren Jungen. Ach so. Sie meint, wenn sie stirbt, dann stirbt der Junge. Und er ist ja auch abhängig. Er ist ein klassischer Ödipus. Ist der Krankheitsverlauf so hat er sich so zugespitzt, dass es keine Hilfe mehr gibt. Ja, das ist jetzt so. Das muss man so sagen. Ja, weiß das sie ist das? Jetzt so. Weiß, ja, weiß sie auch. Also das wurde im April 2012 wurde eine Niere entfernt und da war es eigentlich schon alles zu spät. Mhm. Als ich im Sommer 12 las, ich las ja da mal die Krankenakte und ich weiß, was inkurabel ist und ich weiß, was ist palliativ. Mhm. Palliativ, da war schon klar. Mhm. Ne, der, ich wusste das. Und da hat Papa immer noch geredet, oh, ein Wunder geschieht. Und hat deine Mutter auch sehr starke Schmerzen? Ja. Sie bekommt das, starke Schmerzmittel wahrscheinlich. Ja, und das darf nicht sein. Und das darf nicht sein. Was darf nicht sein? Dass sie Schmerzen Nein, da muss man alles Mögliche. Nein. Habt ihr denn den ambulanten Palliativdienst eingeschaltet? Ja. Ja, gut, dann ist sie da schon mal versorgt. Der Dr. Thomas ist gerade morgen in Urlaub, da kommt ein anderer Arzt morgen. Aber der wird dann auch in Gang setzen, dass sie wahrscheinlich dann für ihren Port, weißt du, was ein Port ist, ne? Genau, dass sie die. Dass sie dann. Eine Morphinpumpe bekommt. Genau. Und ist denn geplant, dass die Mutter bis zum Schluss zu Hause bleibt? Mhm. Sie bleibt zu Hause. Sie bleibt zu Hause, also ein Hospiz. Also ich habe auch gesagt, ein Hospiz fände ich teilweise auch besser, aber die Tür ist zu, weil es für einen Vater zum Sterben abgeben ist. So. Mhm. Das hätte man im aktuellen weltlichen nochmal Regeln reden müssen, für die Mutti ist Palliativ Hospiz zum Sterben abgeben. Okay, dann das geht nicht. Gut, dann ist die Sache auch klar, dann muss sie auch zu Hause bleiben. Zu Hause. Das ist auch dann gut so. Der Lass uns noch mal über. Ist so überfordert, der schreit sie teilweise an. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt, und der ist ja auch der ist halt taub, ne? Ist er denn abgesehen von der Hörbehinderung sonst gesund? Mhm. Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Nochmal zu deinem Bruder. Der Bruder ist 36 und ist sein Leben lang verwöhnt worden von der Mutter. Wo lebt er? Was tut er? Nichts. Nichts. Hat er eine eigene Wohnung? Ja, er hat eine eigene Wohnung, die aber messy ist. Und er kümmert sich nicht um die Mutter? Er sagt jetzt, er ist krank, er hat Durchfall. Rein theoretisch, er hat Zeit, er könnte jeden Tag dahin gehen und alles machen. Ja. Er tut's nicht. Ja. Hat er überhaupt was gelernt? Ja, der hat mal eine Ausbildung gemacht. Und wie lange, wie viele Jahre macht er schon nichts? 6, 7 Jahre. Mhm. Aber er ist wirklich krank. Er ist krank im Kopf. Er hat inzwischen den Drogenmissbrauch, den er gemacht hat, ne? Mhm. Ist er inzwischen psychotisch. Mhm. Der hat auch Gedanken, die du nicht, die wir normale nicht nachvollziehen können. Mhm. Weißt du? Ist er in Behandlung, in psychiatrischer Behandlung? Er hat einen Psychiater, der ihm Medikamente aufschreibt. Ja. Ja. Gut, dann ist er da schon mal mehr oder weniger gut versorgt. Jetzt geht es ja in erster Linie um eure Mutter, um deine Mutter. Das ist das Wichtigste. Ich befürchte nur, dass der Peter das mal sehr bereuen wird. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Das glaube ich auch, aber man kann ihn dazu nicht zwingen, da irgendwas zu machen. Ich finde, dass du alles richtig machst, Sandra. Danke. Du bist für deine Mutter da, du organisierst alles. Du musst dafür sorgen, dass sie das ist ja auch schon so, dass sie eine gute Schmerztherapie bekommt, dass sie nicht leidet. Ruhig bleibt, ne? Dass sie ruhig bleibt. Aber der Papa, der tickt manchmal so durch. Mhm. Der ist auch so überfordert, weißt du? Wie viele Stunden? Arbeitest du Vollzeit jeden Tag? Nein. Aber es ist trotzdem alles sehr viel, wenn du abends dann noch dahin gehst und auch alles machst. Ich bin jeden Tag da. Mhm. Mensch, Sandra, dann was wünscht man deiner Mutter? Man wünscht deiner Mutter, dass es nur leicht geht. Dass es leicht geht und dass sie keine Schmerzen hat. Ja, das wollen wir. Ja, das wünsche ich ihr von Herzen. Und dass sie den Peter nochmal sieht, weißt du, das bedeutet ihr so viel. Kannst du ihn nicht, das ist der Sohn, ne? Ach ja. Kannst du ihn nicht zumindest... Sie hält immer so viel... Sie muss noch leben, weil sonst der Junge stirbt. Ja, du kannst ihr ja sagen, dass du dich um ihn kümmern willst. Ja. Und kannst du ihn nicht bewegen, dass er noch einmal zu ihr kommt und sich zumindest so ans Bett setzt und ein bisschen... Er sagt ja, er kann das nicht. Hm. Da kann ich nicht angreifen, Jürgen. Nein, kannst du nicht. Er wird das bitter bereuen. Das glaube ich auch. Hm. Also ich bin mit mir sehr klar. du bist ja im Reinen mit ihr, du machst es ja. Ich hatte auch nicht immer das beste Verhältnis zu ihr. Wir haben viel gezankt, wir waren nicht liebevoll. Ich hatte nicht kein gutes Verhältnis, ich hatte kein gutes Verhältnis zu ihr. Aber weißt du, es war immer intensiv. Sandra, wenn auch die Situation jetzt so schlimm und so dramatisch ist, dann noch wünsche ich dir viel Kraft und ich wünsche deiner Mutter so wenig wie möglich Leid. Ja, das ist das ganz Große und ganz Wichtige. Einem Tier könnte man helfen, weißt du? Ja, das ist das große Thema. Dass es schnell geht und dass man nicht so viel leiden muss. Und so auf dem Rücken liegt und nichts mehr machen kann, dann wird man auch aggressiv. Aber das dürfen wir in Deutschland leider nicht. Liebe Sandra, von Herzen alles Gute dir. Und Kraft wünsche ich dir und deiner Familie. Danke dir, Jürgen. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Freie Themennacht. Björn ist hier. Björn ist 25. Hallo Björn. Hallo Domian. Hallo Björn. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich glaube, ich habe irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. Und zwar hat mir meine Freundin gesagt letzte Woche, dass sie in einen anderen verliebt ist. Mhm. Also gleichzeitig, also sie ist also trotzdem immer noch in mich verliebt. Mhm. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir eigentlich in ein paar Wochen zusammenziehen wollten. Oje, oje. Wie lange zusammen überhaupt? Ein bisschen über 4 Jahre. Mhm. Und ihr wolltet zum ersten Mal zusammenziehen? Genau, also es war vorher eigentlich mehr so eine Art Fernbeziehung, wo man es dann halt aber schon recht häufig dann sehen konnten. Mhm. Und ja, also der Mietvertrag und so war alles schon unterschrieben. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, unter den Umständen kann ich eigentlich nicht mit ihr zusammenziehen, weil ich, wenn sie dann irgendwie ein paar Wochen später sagt, ja, ich will jetzt doch mit dem anderen sein. Ja, erzähl doch mal von diesem anderen, wie ernst ist das, wie lange läuft das schon, wer ist das? Also, sie hat ihn wohl irgendwie beim Sport kennengelernt. Sie kennt ihn irgendwie erst seit ein paar Wochen. Mhm. Und ja, ich habe dann gefordert, dass sie sich entscheiden soll. Und dann hat sie halt, ja, sie kann sich irgendwie halt nicht entscheiden. Und dann habe ich halt sie gefragt, ob sie sich entscheiden könnte, wenn sie irgendwie mehr Zeit mit ihm verbringen könnte. Weil vorher hat sie ihn ja immer nur beim Sport gesehen. Mhm. Ja, dann hat sie gemeint, ja, das geht vielleicht. Und dann habe ich sozusagen, ja, gestattet, dass sie quasi jetzt Zeit mit ihm verbringen kann. Mhm. Und ich weiß quasi jetzt sozusagen, jetzt ist sie zum Beispiel auch heute Nacht bei ihm. Ach so. Oh. Und ich habe jetzt irgendwie, also vorher, als ich damals diesen Vorschlag gemacht habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht wäre das dann einmal Treffen und dann irgendwie ist das Bedürfnis weg oder so. Hättest du denn das Handy mal ein bisschen näher an deinen Mund, dann ist es noch klarer und lauter. Hallo? Jetzt ist er weg. Hallo? Jetzt sage ich, er soll das Handy näher halten. Jetzt hat er wahrscheinlich aus Versehen drauf gedrückt. Wir versuchen ihn nochmal zu erreichen. Es sei denn, er hört mich jetzt. Nein, er hört mich nicht. Da ist er weg. Dann machen wir weiter mit der Conny. Und Conny ist 57. Guten Morgen, Conny. Aber Conny, macht bitte den Ton vom Fernseher ganz aus. Ja, habe ich. Gut, sehr gut. Jürgen. Hallo Conny. Um was geht's bei dir? Eigentlich eine Riesengeschichte. So, meine Tochter ist an Leukämie erkrankt, hat ihre Krankheit eigentlich super in den Griff gekriegt. Ja. Wir mit ihrem Freund zusammenziehen und 2 Tage bevor der Umzug losging, konnte sie nicht mehr laufen. Wir mussten mit der Feuerwehr ins Krankenhaus Uniklinikum Essen. Sie hatte vorher schon einige Wochen Rückenschmerzen. Mhm. Ja, und dann hat sich festgestellt, dass sich da ein Tumor gebildet hat am 6. Rückenwirbel, Brustwirbel. Mhm. Und eine neue, andere Art von Leukämie ist aufgetreten. Jetzt ist meine Tochter operiert worden. Das ist jetzt gerade vor kurzem alles passiert. Ja, ist jetzt 2,5 Wochen. Mhm. Und ist halt im Querschnitt gelähmt. Wie alt ist deine Tochter? 33. Ja. Seit der Operation ist sie irreparabel querschnittsgelähmt? Nein, nicht irreparabel. Weil Querschnitt ist ein weitläufiger Begriff wie Tumor. Tumor heißt ja nichts anderes wie Gewebevermehrung. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben die Ärzte meinen, dass das Rückenmark so eine Art Schock erlebt hat. Mhm. Die ist, ich will aber gar nicht so, klar, die Krankheit ist ganz furchtbar. Mhm. Aber ich will eigentlich eigentlich eine Lanze brechen, erstmal für meine Tochter. Ich habe noch nie so einen mutigen Menschen erlebt. Mhm. Mein zukünftiger Schwiegersohn, wo ich mich wahnsinnig drüber freue, hat ihr vorige Woche einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Am Telefon. Wie lange hat deine Tochter denn schon diese schwere Erkrankung? Seit anderthalb Jahren. Also wir haben die Stammzellen, alles super und haben wir alles, also wirklich hat sie so stark durchgehalten. Mhm. Und ist denn jetzt die Blutwerte waren super. Ja. Ist denn jetzt die neue, ich sag mal, der Rückfall oder die neue die neue Verschlimmerung, ist das jetzt lebensbedrohlich? Es ist behandelbar. Es ist behandelbar noch. Ja. Also man kann auch groß Hoffnung haben, dass das alles in guten Bahnen läuft. Ja. Und man kann auch Hoffnung haben, dass sie aus dem Rollstuhl wieder rauskommt. Ja, sie ist jetzt auf der Intensivstation, weil sie kriegt ja Chemo jetzt. Und ich will einfach auch mal allen Leuten sagen, die auch schwerst erkrankt sind, so, ich kann es nicht in Worte fassen, was bei uns in den letzten anderthalb Jahren, ich bin vor knapp 3 Jahren selber an Krebs erkrankt, habe es aber auch gut überstanden. Mhm. Und der größte Halt für kranke Menschen, kümmert euch um eure Freunde. Mhm. Auch Freunde, die ihr lange nicht gesehen habt. Mhm. Jetzt kommen ein bisschen die Tränen, weil wir haben so ein Riesenecho die letzten anderthalb Jahre, auch jetzt wieder mit der neuen Erkrankung, weil wir sind im Umzug, die beiden, also meine Tochter, ihr zukünftiger Mann und meine Enkelin, die ist 12, wollten Neustart mit einer neuen Wohnung auf dem Land und 3 Tage bevor der Umzug losging, ist sie halt mit der Feuerwehr mit mir ins Krankenhaus gekommen. Aber du wolltest sagen, dass da so viele, Leute sind, die, also Freunde und Verwandte und Bekannte. Also wir haben auch ein Pferd seit 16 Jahren, den wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten können. Aber das ist unser Familientherapeut, ob meine Krankheit oder. Aber du hast völlig recht, Conny. Das ist natürlich eine alte Weisheit, die wirklich stimmt, dass wenn jemand sehr schwer krank ist, dass auch eine sehr wichtige Medizin der menschliche Kontakt ist. Und dass der Kranke weiß, da ist jemand und er kümmert sich um mich, ich bin nicht alleine, ich kriege Besuch und so weiter. Meine Tochter hat über Facebook einen Aufruf gestartet, dass sie Post haben möchte. Und sie kriegt jeden Tag Post von Leuten, wo wir gar nicht mitgerechnet haben, die aber durch irgendwelche Leute darauf aufmerksam geworden sind. Oder auch jetzt Sonntag zum Beispiel war unsere Stallgemeinschaft komplett mit Hunden und Kindern, was wir tagelang vorher geplant haben, dass das Bett auch in der Höhe ist, dass meine Tochter was sehen kann, sind komplett mit dem Banner Camp weiter und du schaffst das. Und ich möchte einfach mal den Leuten danken, ob es meine Jessie, meine Steffi, mein Seemann, mein Dirk, mein Helmut, die Leute vom Reithof, Juppie und Röschen, die jetzt meine Enkelin unentgeltlich aufgenommen haben. Reithof Rüdenberg kann ich nur empfehlen. Einfach mal Danke sagen. Dass, ja, das ist natürlich wirklich ganz toll. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich oft denke, die armen Menschen, die niemanden haben, die alleine sind, die schwer krank sind oder die in den Altenheimen liegen und keinen Verwandten mehr haben und keinen nahen Menschen, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe 25 Jahre fast im Altenheim gearbeitet. Ich war selbstständig als Podologin und Reflexionstherapeut und bin durch die Krebserkrankung meinerseits dann zum Hartz-IV-Empfänger geworden. Komme ich aber mit klar, also ich habe jetzt nicht deshalb Depressionen oder so. Aber ich bewundere einfach meine Tochter, die ist so voll Kraft, die lässt sich ein Metermaß mitbringen, um ihren Po auszumessen. Plus 20 Zentimeter, Schatz, ist alles kein Problem, der Rollstuhl passt durch die Türen. Achso, ich wollte schon fragen, warum muss der Po ausgemessen werden? Wegen des Rollstuhls. Ja, 10 Zentimeter auf jeder Seite. Die ist unglaublich, die schreibt für uns jetzt, für alle Freunde über Facebook, jeden Tag. Ein Spruch heute, gestern ging es zum Beispiel ums Lächeln. So dass man auch fremde Leute anlächeln soll und dass das Echo eben so schön ist. Also die ist unglaublich, unglaublich. Und ich möchte eigentlich, wollte ich anrufen, ich habe da lange mit mir gehadert. Ja. Aber ich bin schon Fan seit damals im Radio von 16 bis 17 Uhr. Oh, das ist ja lange her. Ganz, ganz lange her. Ja. Und meine Tochter guckt die Sendung auch. Kann sogar sein, dass sie vielleicht heute guckt. Möglich ist es. Und einfach anderen Leuten auch Mut machen. Lasst den Kopf nicht hängen. Auch wenn ihr euch gezankt habt, sucht die Leute auf, die ihr mal gern gehabt habt oder wie auch immer. Also unbedingt, sucht, unbedingt. Das finde ich, einen sehr, sehr guten Hinweis, einen sehr guten Aufruf. Und ich freue mich, dass der Zusammenhalt bei euch so gut ist und dass ihr dann wahrscheinlich dieses schwere Schicksal doch meistern werdet. Und wie heißt deine Tochter mit Vornamen? Melanie. Melanie, liebe Melanie, falls du uns zufällig jetzt doch zuschauen oder zuhören solltest, wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen auch, dass es bergauf geht. Aber ich höre schon, du hast eine tolle Mama, hast tolle Leute um dich herum. Das wird schon klappen und du bist eine starke Kämpferin. Das haben wir auch gerade hier erfahren. Dann werdet ihr alle das gemeinsam schon schaffen. Liebe Conny, das war ein guter Anruf und auch ein guter Aufruf und ein guter Appell, den du ausgesprochen hast. Ich habe eine Bitte. Ja. Melanie ist ja auch ein großer Fan von dir. Wenn du mich verbinden könntest, würde ich die Adresse durchgeben. Vielleicht kannst du ihr oder die Reaktion irgendwie gute Besserung. Ja, na klar, das mache ich sehr gerne. Mache ich gleich noch fertig nach der Sendung. Absolut. Ja, dann wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, Conny. Boah, super lieb, danke. Alles Gute und schöne Grüße an Melanie, falls sie nicht zugehört. Übrigens, die Leute, die uns zu Hause anrufen, möchte ich mal sagen, die sind super nett. Super nett. Alles klar, liebe Conny, alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, hier ist er wieder, der Björn von gerade. Hallo Björn, hallo Domian. Wo warst du? Ja, irgendwie ist das Telefon irgendwie ausgegangen. Ja. Ja, also. Wir fassen mal schnell zusammen. Du bist seit 4 Jahren mit deiner Frau zusammen. Ihr wolltet jetzt bald zusammen ziehen. Und letzte Woche hat sie dir gesagt, dass sie sich beim Sport in jemanden verguckt hat. Und den Rest kannst du vielleicht nochmal selbst erzählen. Also du hast jetzt freien Wahl gegeben, dass sie sich ein bisschen mit dem beschäftigt, mit dem Mann. Ja, also ich habe halt gesagt, so ja, wenn das halt hilft, sich schneller, also dass sie sich schneller entscheidet zwischen einem von uns, dann soll sie ihn ruhig treffen. Und ja, ich hatte irgendwie, da hatte ich noch ein Gefühl, vielleicht ist es ja einfach nur so, dass sie mal irgendwie ein bisschen Abwechslung oder so braucht. Und jetzt habe ich irgendwie halt Angst, also jetzt, sie hat sie einmal schon, den einmal schon mal dann letzte Woche nochmal getroffen und jetzt. Und heute Nacht ist sie auch da. Ja, seit Montag. Ach, seit Montag. Seit Montag? Seit Montag bis morgen halt und irgendwie. Und jetzt habe ich halt irgendwie Schiss, dass wenn sie dann jetzt doch. Ja, klar. Morgen wiederkommt, klar. Irgendwie, dass sie dann sagt, ja, ist jetzt halt der andere geworden. Habt ihr jetzt während der Tage, also seit Montag, ist ja noch nicht so lange, aber gesimst oder irgendwie Kontakt gehabt? Nein, nichts. Weil der andere geht wahrscheinlich, also geht auch wohl davon aus, dass sie sich jetzt schon von mir getrennt hat. Ach so, das ist aber eine komische Verhaltensweise. Ja. Warum glaubst du das? Ja, also sie hatten ja einmal schon mal letzte Woche getroffen und ja, also der wusste, dass sie vorher in einer Beziehung war oder ist und da hat er sie auch gefragt dann wohl, wie ich damit klarkomme jetzt mit der Situation. Also war er erst davon ausgegangen quasi, dass wenn jemand jemanden trifft und auch über Nacht bleibt, dann ist eigentlich aus. Ja, hat sie dir das so gesagt, dass er davon ausgeht, dass ihr getrennt seid? Ja. Ja. Und warum sagt sie ihm nicht die Wahrheit? Weißt du nicht. Ja, weil sie davon ausgeht, dann hätte sie wahrscheinlich nicht mit die Möglichkeit, bei ihm das herauszufinden, weil er dann sagen würde, ja, solange du noch in der Beziehung bist, möchte ich da nicht. Ja, das ist aber auch ein Affentheater. Mann. Ja. Mann. Ja, da hast jetzt wirklich salopp gesagt, die Arschkarte gezogen. Ja. Da kannst du gar nichts machen, als nur da sitzen und warten. Und warten, bis die Dame sich entscheidet. Du hast ihr das ja so offen ermöglicht, dass es so geht. Ja, ich habe halt gedacht, dass das quasi, vielleicht braucht sie halt nur mal irgendwie Abwechslung, weil wir waren halt über 4 Jahre zusammen und es ist halt jeweils auch die erste Beziehung gewesen. Für sie oder für dich? Für uns beide jeweils. Ach so, dann hat das ja noch einen ganz besonderen Stellenwert, wenn man dann von jemandem weggeht. Ihr hattet vorher noch keine Beziehung, gar keine Kontakte, gar nichts. Nee, also keine Beziehung, die man wirklich Beziehung nennt, die jetzt längerfristig war. Ja, ja. Wow. War denn so in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr die Sache auch schon eher ein bisschen erschöpft zwischen euch? Naja, es war halt so, also dass wir auch gerade so durch die Uni und so relativ gestresst waren und es war halt auch nicht mehr so wie früher schon. Also man hat schon gemerkt, dass irgendwie was fehlt. Ich glaube ja, dass diese Beziehungen, diese Erstbeziehungen in der Regel nach einer gewissen Zeit zwangsläufig kaputt gehen müssen, vielleicht sogar, weil ist das auch ein natürlicher Vorgang, weil man ja auch noch neue Erfahrungen machen will und was Neues erleben will, neue Menschen kennenlernen möchte. Ja. Also in der Regel, es gibt natürlich auch Ausnahmen, bleiben nicht die erste Beziehung miteinander haben, ihr ganzes Leben lang zusammen. Also, aber gut, das ist jetzt für dich unwichtig. Für dich ist wichtig, was sie jetzt morgen sagen wird. Ja, es ist jetzt halt so, dass ich schon auf heißen Kohlen sitze und irgendwie, ich kann irgendwie, also ich bin morgen unter mir Gedanken, bin irgendwie die ganze Zeit jetzt, also auch den ganzen Tag heute, konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen, musste ständig überlegen, ja, was machen die vergesst und. Ja, klar, natürlich. Ich werde verrückt vor Eifersucht. Na klar, ist doch völlig normal. Was hast du vorhin gesagt? Nicht morgen, übermorgen, ne? Will sie zurückkommen? Ja, also beziehungsweise ja doch, es ist ja schon morgen, also heute Nachmittag oder so. Ach so, ja. Ja, hast du denn für dich jetzt eine, ich meine, du musst ja für dich auch eine Linie finden. Wenn sie jetzt morgen ankommt und sagt, sie weiß es immer noch nicht, was wirst du denn dann machen? Da musst du ja irgendwie eine Haltung haben. Also ich glaube, dann müsste ich wahrscheinlich die Sache selber beenden, weil ich das einfach nicht aushalte. Also ich halte das nicht aus, solange sie sich nicht entscheiden kann. Ja, finde ich auch. Weil das war so in der Phase, es war irgendwie wirklich halt so komisch und man wusste quasi nicht von jetzt so was, wie geht's jetzt weiter und weil wir eigentlich ja die Zukunft schon geplant haben, wir haben einen Mietvertrag schon unterschrieben, man müsste jetzt demnächst mal irgendwie versuchen, schnell aus der Wohnung rauszukommen, weil dann braucht man ja auch keine so große Wohnung. Sei froh, dass die ganze Sache jetzt vorher gekommen ist und nicht nachdem ihr gerade schon eingezogen seid, dann wäre alles noch viel komplizierter. Ja. Das war ja auch irgendwie so, wo ich hier gemeint habe, sie muss sich halt entscheiden, bevor wir quasi noch richtig umziehen. Das ist gar nicht so schlecht, dass dieser Umzug vor euch steht. Dann, da ist jetzt so ein bisschen Druck in der ganzen Geschichte drin und das ist gar nicht so schlecht. Ja, Björn, was dir persönlich wünsche ich natürlich, dass es so ausgeht, dass es für dich gut ist. Du würdest gerne wieder die Beziehung weiterführen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich wünsche es dir und wenn es nicht so ist, dann musst du dich bemühen, das so schnell wie möglich zu akzeptieren. So schlimm das natürlich ist, die erste Zeit, aber da musst du dann durch, das ist leider so. Und da gibt's auch keinen klugen Rat und kein kluges Rezept, wie man das in der ersten Zeit dann schafft. Die erste Zeit ist dann einfach traurig und schmerzhaft. Okay, dann, so ist es. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Domian. Sehr gerne, Björn. Alles Gute wünsche ich dir. Ein bisschen beruhigt, irgendwie mal mit jemandem drüber sprechen zu können, weil man kann ja irgendwie schlecht irgendwie, ich wollte jetzt auch nicht mit irgendwelchen Freunden oder Verwandten gerade über so eine Sache sprechen. Ja, ich verstehe. Alles Gute, Björn. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.30 Uhr und jetzt der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, diese Nacht vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch über ganz ungewöhnliche Nächte reden, die ihr schon erlebt habt. Ungewöhnlich gute Nächte oder ungewöhnlich schlimme Nächte? Also vielleicht habt ihr extrem ungewöhnlichen und krassen Sex erlebt. Vielleicht habt ihr eine schlimme Gewalt erfahren. Vielleicht habt ihr eine gruselige Begegnung irgendwo schon mal gehabt in der Nacht. Oder panische Angst wegen irgendetwas, was ihr uns dann erzählen könnt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas Außerirdisches gesehen. Das passiert ja meistens auch immer nachts. Was mich immer so wundert, warum gerade nachts, aber meistens ist das so. Oder hat eine Nacht wirklich euer ganzes Leben schon mal verändert, dass ihr sagt, genau seit dieser Nacht ist nichts mehr so, wie es vorher war. Also diese Nacht vergesse ich nie, das ist unser Thema morgen und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, macht das bitte über domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung oder gerne während der Sendung. Diese Nacht vergesse ich nie und heute, diese Nacht, haben wir eine Freithemennacht und hier ist die Maria und die Maria ist 59. Guten Morgen. Hallo Domian, ich grüße dich. Ja Maria, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich habe ein ganz großes Problem und ich verfolge eigentlich jeden Abend deine Sendung und brauche auch mal jemanden zum Reden. Und zwar geht's darum, mein Bruder sitzt im Gefängnis wegen sexuellem Missbrauch von seiner Tochter. Ich werde damit nicht fertig. Dein Bruder ist in etwa in deinem Alter? Er ist 60 geworden. 60, ja. Er hat noch eine kleine Tochter, so ein Nachzügler. Und wie alt war die Tochter, als er das gemacht hat? 8. 8. Wie lange liegt das zurück? Das ist im vergangenen Jahr ist das aufgeflogen. Ah. Was hat er genau gemacht? Ich kann es dir nicht sagen, was er genau gemacht hat. Ich weiß es nur, dass er seine Tochter gezwungen hat, ihn oral zu befriedigen. Mhm. Und auch irgendwie mit dem Finger da irgendwie hantiert hat. Ist das einmal passiert oder mehrfach? Mehrfach, über Jahre. Über Jahre, das heißt, das Kind war dann noch viel... Sie war 8 und jetzt ist es 15. Ach so. Ja. Wie ist das aufgeflogen? Das ist aufgeflogen, indem dass er seine Tochter ist zu spät nach Hause gekommen. Sie hat da so ihren Freundeskreis gehabt und kam abends zu spät nach Hause. Und da hat er sie ausgesperrt zu Hause. Und dann ist sie praktisch abgehauen zu ihren Freunden. Ich weiß aber nicht, also in ihre Clique, mhm. Ich kenne die Freunde nicht. Und denen hat sie sich anvertraut sozusagen. Mhm. Und die sind dann zur Polizei gegangen und haben es angezeigt. Und so kam dann sehr schnell alles ins Rollen. Und da kam sehr schnell alles ins Rollen, ja. Wie siehst du denn die Rolle deiner Schwägerin? Meine Schwägerin, wie soll ich die Rolle sehen? Meine Schwägerin ist Ausländerin und sie hat eigentlich, wie soll ich sagen, sie rennt immer noch ins Gefängnis, also sie hat sich nicht von ihrem Mann distanziert. Aber sie muss doch... geschockt gewesen, dass ihr Mann, ihr Mädchen über so viele Jahre... Ja, aber sie kann sich nicht entscheiden zwischen ihrer Tochter und ihrem Mann. Also sie rennt immer noch ins Gefängnis. Kannst du das verstehen? Und sie schickt ihm auch Geld und damit er seine Bedürfnisse befriedigen kann im Gefängnis. Also sie ist ihm eigentlich auch absolut hörig. Ich höre daraus, dass du das auch nicht verstehen kannst und das auch kritisierst. Ja, also ich rede mit ihr nicht, eigentlich nur das Nötigste. Hat denn das Mädchen mit dir mal darüber gesprochen? Nein, sie hat nicht mit mir gesprochen. Wie ist denn also sie hat schon mal, wir haben es mal angeschnitten. Die Kleine ist ja dann auch, jetzt ist ja keine Kleine mehr, ist ja schon eine Große, sie ist dann freiwillig in so ein Jugendheim gegangen, mhm. Hat aber gemerkt, dass sie sich in dem Jugendheim an bestimmte Spielregeln halten muss. Mhm. Ich hatte dann gleich mit dem Jugendheim, mit ihrem Betreuer Kontakt aufgenommen und wir hatten auch einen sehr guten Kontakt. Und als sie gemerkt hat, dass sie sich da an Spielregeln halten muss in dem Jugendheim, ist sie wieder nach Hause gegangen zu ihrer Mutter. Mhm. Der Vater war ja weg zu Hause und da konnte sie wieder nach Hause. Ja. Denn zu Hause braucht sie sich nicht an Spielregeln halten. Hast du gar keinen Kontakt mit dem Mädchen? Sie hat jetzt versucht, über Facebook mit mir Kontakt aufzunehmen. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? So ungefähr 250 Kilometer. Ach so. Ja. Aber man telefoniert auch nicht mal miteinander? Nicht mehr. Warum? Also selten mal, dass wir miteinander telefonieren. Gab es einen Vorfall? Also einen Streit, irgendwas? Nein, es gab keinen Streit, aber wie ich gemerkt habe, dass meine Schwägerin trotzdem noch zu ihrem Mann hält, dafür habe ich gar kein Verständnis. Und dann habe ich mich distanziert. Ja gut, das ist jetzt erklärbar, das verstehe ich auch zwischen der Schwägerin und dir, aber zwischen wie ist der Verwandtschaftsgrad? Deine Nichte, genau. Hätte man ja sagen können, dass da noch ein Kontakt zur Tante ist, aber das ist dann auch nicht. Sie sucht Kontakt. Sie hat mich sehr angeschwindelt. Also sie war, wie sie in dem Jugendheim war, hatte ich mit dem Jugendamt abgesprochen und mit ihrem Betreuer, dass sie in den Ferien zu mir kommt. Mhm. Und sie hatte wohl dann keine richtige Lust, zu mir zu kommen, obwohl sie eigentlich immer gerne zu mir gekommen ist, muss ich sagen. Früher war das so, ja, da war sie in Ferien öfter da. Und während sie früher in den Ferien bei dir war, lief das dann ja auch schon mit dem sexuellen Missbrauch. Richtig. Aber sie hat sich nie geäußert. Ich habe nur gemerkt, dass sie, jetzt im Nachhinein wird mir das bewusst, dass sie sehr zickig war beim Duschen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn ich dann ihr den Rücken waschen wollte oder ihr, sie hat sehr langes Haar, beim Haare waschen helfen wollte und so, dann hat sie sich immer versteckt und hat versucht, alles zuzuhalten. Mhm. Da habe ich oft zu ihr gesagt, also ich bin auch ein Mädchen und das, was du hast, das kann ich bei mir anfassen. Mhm. Na, so, also sie jetzt lass uns mal über deinen Bruder sprechen. Dein Bruder hat so etwas gemacht. Ja. Etwas ganz Furchtbares. Ja. Wie denkst du heute über deinen Bruder? Ich habe mich total distanziert von meinem Bruder. Er hat mir zum Geburtstag eine Karte geschrieben aus dem Gefängnis. Ich habe da gar nicht drauf geantwortet. Wie war das Verhältnis denn früher zwischen dir und ihm? Es war ein schwieriges Verhältnis. Wir sind beide bei meinen Großeltern aufgewachsen, muss ich sagen. Und mein Bruder war Omas Junge. Es war der Junge, der Prinz in der Familie. Hättest du im Entferntesten ihm so etwas zugetraut? Nein, das hätte ich ihm nie zugetraut. Hast du Sorge, dass er auch noch etwas mit anderen Kindern früher gemacht hat? Ich habe die Vermutung, dass er irgendwelche Freundinnen von meiner Nichte damit reingezogen hat. Ich weiß es aber nicht. Die Gerichtsverhandlung war eine geschlossene Verhandlung, also nicht öffentlich. Und du wurdest da auch nicht vorgeladen als Zeugin, nicht befragt worden. Jetzt war das Verhältnis immer schon schwierig und jetzt ist auch noch so etwas Furchtbares passiert. Das heißt, das Tischtuch ist zerrissen zwischen euch beiden. Das ist zerrissen. Also ich würde auch nie wieder Kontakt zu meinem Bruder aufnehmen. Das kann ich verstehen. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Ja. Da wäre ich dann auch, da wäre Schluss. Ja. Er hat dir zum Geburtstag gratuliert, sagst du, per Karte. Ja. Hat er sonst irgendwann mal versucht, sich dir gegenüber zu erklären? Nein. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wenn du mir was schicken willst, dann schick mir Geld und Briefmarken. Ach so, super. Wenn eine Kontonummer ist und mehr nicht. Ach so, das heißt, er wollte was haben von dir. Ja, richtig. Ah, ja. Weißt du eigentlich, ob er alles gestanden hat? Ich vermute es schon, dass er es gestanden hat. Gibt es denn sonst noch Verwandte aus dem näheren Umfeld, mit denen du wiederum Kontakt hast, die auch mit ihm Kontakt haben? Nein, mein Bruder hat eigentlich vom Charakter her, ist das ein schwieriger Charakter, der hat gar keinen Kontakt zur Familie. Was hat er also jetzt was Cousins und Cousinen und Tanten sind gar nicht. Ja, was hat er vom Beruf gemacht? Er war vom Beruf Kraftfahrer oder ist vom Beruf Kraftfahrer. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Wie genau ist die Strafe? Die Strafe ist 3,5 Jahre für schweren sexuellen Missbrauch. Ist auch wieder ein bisschen wenig, ne? Würde ich mal so spontan sagen. Ja, das liegt am Gericht. Ne? 3,5 Jahre für schweren sexuellen Missbrauch, da schüttelt man eigentlich den Kopf. Er hat das Leben von dem Kind kaputt gemacht. Das ist ein hochintelligentes Mädchen, wirklich. Ich bin selber Lehrerin, ich kann es einschätzen, denke ich. Ne? Und er hat das Leben kaputt gemacht. Das Mädchen ist total abgerutscht. Die hat ihr Wesen so verändert. Die ist total abgerutscht. Die ist jetzt mit der 7. Klasse aus der Schule, weil sie die 8. Klasse nicht geschafft hätte, macht jetzt BVJ. Das ist, was er dem Kind angetan hat, das kann kein Mensch begreifen. Ja. Und es ist ja traurig, dass du so weit weg wohnst und dass der Kontakt so schlecht ist. Das heißt, du kannst auch nicht helfen. Ich kann nicht helfen. Und das ist das, was mich kaputt macht. Ich bin so machtlos. Nein, du kannst wirklich da in dem Fall für höchstens vielleicht ihr nochmal, also sie hat ja Kontakt zu dir über Facebook versucht aufzunehmen. Ja, hat sie versucht, ja. Ich meine, da solltest du auf jeden Fall drauf einsteigen, finde ich. Vielleicht entwickelt sich ja doch irgendwie eine zarte Verbindung, die ausbaufähig ist. Das ist die Chance eigentlich. Immerhin hat sie das angeboten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sie hat es versucht, ja. Ja, dann mach es. Dann geh drauf ein und telefonier und vielleicht ergibt sich ja sogar mal ein Treffen miteinander. Sodass du dann ganz allmählich vielleicht ein bisschen helfen kannst. Allein die Tatsache, wenn sie weiß, da ist eine Tante, zur allergrößten Not kann ich mich an die wenden. Das ist auch schon hilfreich. Ich habe ihr immer geholfen. Ich habe ihr immer geholfen, ob das mit Unterrichtsmaterial war und so weiter und so fort. Ne, sie ist aber auf der anderen Seite auch ein bisschen sehr faul, ne? Naja, gut, das muss ich erst mal nachsehen. Das Mädchen hat viel mitgemacht und auch wenn du sagst, sie ist zickig, das muss man dann alles auch verstehen und verzeihen. Wir wissen ja gar nicht genau, was da an grauenhaften Sachen vorgefallen ist. Ja, es muss wohl ganz schlimm gewesen sein. So, und dann ist ein Mensch auch etwas durcheinander und gerade in dem Alter, das ist doch das nimm dieses Signal auf von ihr, das finde ich gut, wenn sie sich an dich gewandt hat. Vielleicht resultiert da ja etwas raus. Ja? Ja, mach ich. Liebe Marie, von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Kai, 36. Guten Morgen, Kai. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Kai. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar lebe ich homosexuell, also auch offen damit. Mhm. Habe mich 2002 geoutet, habe meine Familie deswegen verloren. Ach, du warst verheiratet, oder? Nee, ich muss dabei sagen, also ich habe, bevor ich mich geoutet habe, 6 Jahre mit einer Frau zusammengelebt. Mhm. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt aber 21, sie 46. Was warst du? Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt 21 Jahre und die war 46. Ach so, verstehe. Mhm. Also viele haben gesagt, das ist dann nur Mutterersatz und solche Geschichten. Ja, ich habe eigentlich schon immer gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Bin dann halt mal mit dem Mann ins Bett gegangen und habe gesagt, das ist das, was du eigentlich suchst. Mhm. Habe mich dann geoutet, ja, und dann ging das Leben eigentlich für mich absolut bergab. Ach, ich dachte, es ging bergauf. Nein, im Gegenteil, bergab. Also die Familie, das heißt dann deine Eltern, Geschwister oder wer auch immer, haben sich von dir abgewandt? Ja, alle, außer wirklich von meinem Vaterseite aus, der eine Onkel, der hat sich da komplett rausgehalten. Der hat immer gesagt, du kannst hier jederzeit herkommen. Ja. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Mhm. Also da war eigentlich immer die Tür offen. Mhm. Und von meiner Mutterseite aus, also wie sozusagen meiner Oma. Also die war auch immer... Die Oma noch. Quasi, ja. Und dein Vater und deine Mutter? Mein Vater kam da nie richtig mit klar, mit meinem Schwulsein in dem Moment, hat den Kontakt ja recht kurz gehalten, lebt leider jetzt aber auch nicht mehr in Deutschland und dadurch ist der Kontakt eh kaum noch vorhanden. Man sieht sich vielleicht einmal im Jahr. Wo lebt er denn? In Dänemark. Ist er Däne? Nein, aber meine Eltern sind geschieden, beide wieder verheiratet und meine Stiefmutter ist dann halt beruflich bedingt nach Dänemark gezogen, weil sie da einen besseren Job hatte. Mein Vater ist jetzt vor ein paar Jahren dann hinterhergezogen. Okay, verstehe. Also der ist außer Landes und kümmert sich sowieso nicht. Und deine Mutter? Meine Mutter wohnt irgendwo am Bodensee. Aber mit der möchte ich auch nicht mehr, keinen Kontakt mehr haben. Wegen dieser Geschichte damals? Ja, die hat also wortwörtlich zu mir gesagt, Schwule müssen vergast werden, ich wäre krank und sowas alles. Und wie war es denn vorher, das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern? Zwischen mir und meiner Mutter eigentlich nie gut. Ich musste mir öfters anhören lassen von meiner Mutter. Ich war nie gewollt. Und zu meinem Vater hatte ich eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Hast du Geschwister auch noch? Ich habe noch einen Bruder, ja. Einen leiblichen Bruder. Und wie hat der? Ist der älter als du, Junge? Der ist älter. Ja. Und mit dem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Der hat mich 6 Monate nach meinem Outen Krankenhausreif geschlagen. Ich lag 4 Tage im Koma, deswegen. Das ist ja unfassbar. Alles. Aus welcher Zeit kommt, erzählst du da? Das denkt man sich heute, es gibt 2002. Ja, ich denke, das gibt's gar nicht. Kamt ihr vom Dorf oder wie? Entschuldige, also im Dorf ist es manchmal da geht's auch manchmal anders. Also aus einer kleinen Gemeinschaft kamt ihr. Richtig, also wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt. Ich war auch damals fußballmäßig sehr, sehr aktiv, hab Jugendmannschaften relativ erfolgreich trainiert, habe selber auch Fußball gespielt, relativ gut, habe einen Schiedsrichterschein gehabt, war da eigentlich auch... Und wie haben die Jungs, die Fußballer, reagiert auf dein Auto? Der Sportverein hat mich rausgeworfen. Ach, das ist ja unfassbar. Wo war denn das? In welcher Gegend ungefähr? Im Raum Bielefeld. In Nordrhein-Westfalen sogar? Ja, das ist also in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus dieser Ecke. Das ist ja unfassbar. Der Sportverein hat dich rausgeschmissen. Gerne würde ich jetzt ja diesen Sportverein nennen, aber das wollen wir mal nicht machen. Das musst du entscheiden, ob du sowas... Mit diesem Kapitel eigentlich komplett abgeschlossen. Okay, dann lass mein größtes Problem war es, was ich jetzt eigentlich habe. Ich bin dadurch durch meine Mutter auch in eine private Insolvenz geschlittert, denn nachdem ich mich geoutet habe, die hat überall eingekauft auf meinen Namen und. Meine Unterschriften gefälscht. Ich bin deswegen damals in privaten Insolvenz gegangen, bin jetzt gerade erst wieder so weit draußen, habe einige Beziehungen hinter mir, bin oft verletzt worden in den Beziehungen. Mhm. Und jetzt mein größtes Problem, jetzt habe ich einen kennengelernt, da wo vor 5,5 Monate der Mann verstorben ist. Die waren 16 Jahre zusammen, 6 Jahre verheiratet und der will jetzt was von mir und jetzt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten, weil ich mag den unheimlich gerne. Wenn es nach dem finanziellen Herrn geht, müsste ich ihn sofort nehmen, denn ich bräuchte nicht mehr arbeiten. Ah, so reicht es. Jetzt arbeite ich, also er verdient sehr, sehr, sehr gut. Also der ist selbstständig, kommt aus sehr guten Elternhaus. Durch seinen verstorbenen Mann ist sehr viel Kapital ins Erbe reingeflossen. Okay, das Geld darf natürlich keine Rolle spielen bei einer Entscheidung des Herzens, das ist ja klar. Geld spielt für mich auch keine Rolle. Also ich habe nie viel Geld gehabt. Was bremst dich denn jetzt bei diesem, also ich gehe mal davon aus, dass bist du ein bisschen verliebt in diesen Mann? Ich mag ihn unheimlich gerne, ja, aber ich habe Angst, dass er noch nicht so weit ist. Wegen des Todesfalls? Richtig, denn er weint noch sehr, sehr viel durch seine Selbstständigkeit. Er hat sehr viel mit Kunden zu tun, die sprechen ihn dann darauf an. Ja. Heute war gerade noch mal wieder so ein Fall. Dann weint er noch viel und. Wie alt ist der Mann? Knappe 40. Wo habt ihr euch kennengelernt? Es gibt ein Schwulenportal. Ach so, okay, Minutes. Darüber haben wir uns mal kennengelernt, aber ich muss dabei sagen, ich habe ein Techtelmechtel gehabt mit seinem Mann. Ach so. So, und dadurch kennt er mich auch. Weiß er das, dass du das hattest? Das weiß er, ja. Und das ist für ihn kein Problem? Und das war für ihn damals auch kein Problem und. Die haben eine relativ lockere Beziehung geführt, alles. Und die wollten damals auch immer, dass ich dann zu denen hinkomme. Aber ich wollte das nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, das hat rein was mit sexueller Hinsicht zu tun. An was ist der Mann denn gestorben? Der hatte einen Herzinfarkt gekriegt. Ach so. Mit 39. Aber Kai, der ist dir sympathisch, der Mann. Ja. Das kann man sagen. Du weißt, du kannst nicht sagen, ob du schon in den verliebt bist. Das kannst du nicht sagen. Also ich denke sehr, sehr viel an ihn. Fühle mich auch total wohl, wenn ich bei ihm bin. Alles, wir reden über vieles. Okay, das heißt so, die Grundvoraussetzungen sind schon mal nicht schlecht, ne? Um nicht zu sagen, schon recht gut. Richtig. Nur du bist unsicher, weil du nicht weißt, will er dich vielleicht nur, um seine Trauer zu bewältigen, oder will er dich wirklich, weil er dich mag? Und ich habe keine Lust mehr, neu verletzt zu werden. Genau. Und kannst du mit dieser Trauer umgehen, mit der du da ja dann immer wieder konfrontiert wirst? Sag nochmal bitte, du hast es gerade schon gesagt, sag nochmal, wie lange der jetzt tot ist, der Mann? Seit Mai diesen Jahres. Ja, das ist in der Tat noch sehr, sehr frisch und sehr, richtig, sehr cool. Kai, ich würde es an deiner Stelle ihm auch so erklären, dass du das gerne sehr langsam angehen möchtest. Das habe ich ihm schon versucht zu erklären und. Auch ich habe ihm auch schon gesagt, du bist noch nicht so weit. Doch, er würde das merken. Nein, du darfst nicht sagen, dass er noch nicht so weit ist. Sag, dass du noch nicht so weit bist. Ja, das habe ich ihm gesagt. Mir geht das alles zu schnell. Ich hab mir auch gesagt, dass ich keine Lust habe, erneut verletzt zu werden. Ich möchte mir sicher sein und nicht, dass er mich nur benutzt, um seine Trauer zu sein. Genau. Und was sagt er darauf? Das wäre nicht der Fall und. Also der erzählt von seinem, er hat seinen Vater von mir erzählt, sein Vater will mich unbedingt kennenlernen und. Also ich meine, das muss ja alles kein schlechtes Zeichen sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass er sich wirklich in dich verliebt hat und dass du ihm natürlich auch aus der Trauer hilfst, aber dass da auch eine Basis ist des Verliebtseins. Das kann ja durchaus sein. Wir wollen es ja nicht zu negativ alles interpretieren. Dennoch, finde ich, hast du das Recht, das langsam angehen zu lassen. Und das würde ich ihm auch nochmal sagen, nach dem Motto, ich mag dich und ich will auch, dass wir zusammen sind, aber gib mir noch ein bisschen Zeit und lass uns mal mehrere Monate, ein halbes Jahr ins Land ziehen lassen. Wir sind erwachsene Männer. Wenn wir füreinander bestimmt sind und uns wollen, dann wollen wir uns in einem halben Jahr hundertprozentig auch noch. Vor allem bei mir ist das jetzt das Problem. Ich bin gerade dabei, mich wieder so ein bisschen zu berappeln. Auch ich bin gesundheitlich sehr angeschlagen. Ich habe eine kaputte Bandscheibe, bin schon öfters an der Bandscheibe operiert worden. Bin gerade wirklich wieder dabei, mir eine eigene Wohnung aufzubauen, um ein bisschen mein Leben herzurichten. Das musst du ihm auch so erklären. Und wenn der Format hat, der Mann, dann wird er das verstehen. Wenn es nicht versteht, dann lass die Hände von dem. Das Problem ist immer nur, man schreibt immer nur, aber man telefoniert zu wenig. Und über Schreiben kommen immer diesem, dann wird oft vieles falsch verstanden. Ach so, ja, wieso? Wo wohnt ihr denn weit auseinander? Nee, was sind das? 25 Kilometer. Ja, gut, dann aber er ist am Tage laufen, am Arbeiten. Ich bin nachts immer am Arbeiten, das heißt, ich schlafe dann am Tage. Ja, dann würde ich, mit der Schreiberei würde ich auch nicht so viel machen. Man muss dann mehr auch reden miteinander oder sich treffen oder auch telefonieren. Gerade in der jetzigen, doch recht schwierigen Situation ist das mit dem Schreiben, finde ich, Quatsch. Das geht nicht. Dafür ist es so kompliziert. Geh es langsam an, Kai. Ohne es dir kaputt zu machen, aber wenn er zu sehr großen Druck ausübt, hast du das Recht, auch noch weiter einen Schritt zurückzugehen, finde ich. Ja, mehr kann ich dir nicht, nicht sagen, aber wisch es nicht ganz vom Tisch, aber mach es vorsichtig. Ja, ich wollte jetzt eigentlich wirklich nur mal eine neutrale Person davon hören, denn so der ganze Bekanntenkreis oder Arbeitskollegen und sowas alles, die sagten, gehen mit denen eine Beziehung ein, aber die denken natürlich in dem Moment nur wirklich materiell und das Materielle interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das habe ich dir ja so abgenommen, ja, das glaube ich. Also ich bin... Das macht deine Position ja auch stark, wenn du sagst, ich bin ja nicht scharf auf dein Geld. Nee. Lieber Kai. Also arbeite ich auch viel gerne. Ja, genau. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche, dass das gut wird mit euch beiden und wünsche dir viel Glück und alles Gute von Herzen. Weiß ich Bescheid, ja? Tschüss, Kai. Ich bedanke mich für die Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema, diese Nacht vergesse ich nie, und ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Nächte reden, die ihr schon in eurem Leben hattet. Extreme Nächte, gute Nächte, traurige Nächte, schauderhafte Nächte, gruselige Nächte. Vielleicht hat es mal gespukt bei euch oder ihr habt irgendeine gruselige Begegnung gehabt. Vielleicht habt ihr auch heftige Gewalt mal in einer Nacht erlebt. Vielleicht gab es mal in einer Nacht einen für euer Leben maßgeblichen Unfall. Vielleicht ist es dann auch eine Nacht, von der ihr sagt, seit dieser Nacht ist alles anders. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, diese Nacht vergesse ich nie, das ist unser Thema morgen. Per Mail anmelden, domian@wdr.de, gerne ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Hier ist Cindy. Cindy ist 32. Hallo Cindy. Hallo. Hallo Cindy. Ja. Was ist dein Thema? Ja, ruf ich an, es geht um meinen Freund. Wir sind seit anderthalb Jahren zusammen und vor einem halben Jahr habe ich quasi mitbekommen, dass der sich einnässt. Dass er was? Dass er sich einnässt. Dass er sich einnässt? Ja. Wie hast du das mitbekommen? Ja, er hat halt da gelegen, geschlafen und Und dann pullert es raus? Genau. Mhm. Ja, und ich muss dazu sagen, er nimmt auch Drogen. Was nimmt er denn? Koks. Halt alles, was man sich so durch die Nase zieht. Also die harten Geschichten. Genau. Mhm. Ja, nur mein Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll. Ach, ne? Du hast ihn gar nicht auf angesprochen? Nein, nein. Warum nicht? Ja, weil ich einfach nicht weiß, wie. Indem du sagst, guck, pass auf, ich habe das gesehen, was da passiert ist. Hast du das länger schon oder wie kommt das? Und schon bist du im Gespräch. Ja, weil das Problem ist so, der nimmt auch seine Wäsche immer mit, ne? Also ich denke mal, er geht dann in den Waschsalon oder was weiß ich, ne? Und ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr in dieser Zeit auch mal öfters mal eine Nacht miteinander verbracht habt. Ja, also sexuell läuft bei uns gar nichts mehr. Ach. Nee, weil ich ekel mich wirklich. Das ist jetzt Seitdem du das, seitdem du das entdeckt hast. Ja. Aber davor die Zeit war ja, waren ja auch... war alles gut. Und da hast du es nie bemerkt? Nee. Kann es sein, dass es da einmal vielleicht passiert ist? Also ich selber habe es schon dreimal mitbekommen. Wie hast du denn die anderen beiden Mal das mitbekommen? Wie war das? Ja, auch wie, wenn er dann, keine Ahnung, ich sag jetzt mal zugedröhnt, ne, da liegt. Achso, das hat immer mit den Drogen wahrscheinlich zu tun. Ja, ich denke. Was ja eigentlich wiederum gut ist, dass man sofort die Ursache weiß, woran das denn liegt. Ja, klar. Lass uns mal über diese Drogengeschichten reden. Der nimmt Kokain, Speed, all die Sachen, die man schnüffeln kann. Genau. Geht der auch einem Beruf nach? Nein. Wie, das ist ja alles teuer, das Zeug. Wie finanziert er das? Ja, das möchte ich gar nicht wissen, ganz ehrlich. Ich muss dazu sagen, der ist viel bei seinen Leuten, ne, kommt halt alle paar Tage mal vorbei und ja. Wie, du bist mit dem anderthalb Jahre zusammen, der arbeitet nicht und du fragst den gar nicht, wie finanzierst du dein Leben und deine Drogensucht? Nee, weil ich das ganz ehrlich gar nicht wissen möchte, weil das leuchtet ja irgendwie ein, ne, wenn er nicht arbeiten geht. Und ja, aber damit kannst du leben? Das würde mich völlig irritieren oder gar abstoßen. Ja, weil ich den halt liebe, ne? Ja, aber du weißt ja gar nicht, wen du da liebst. Ein ganz großer Teil seiner Persönlichkeit wird ja für dich gar nicht sichtbar. Ja. Das sagen mir auch Freunde und alles, nur wie gesagt, ich kann einfach nicht loslassen. Wie alt ist er? 33. Und früher hat er ja mal gearbeitet, gehe ich von aus. Ja, klar. Der ist einen ganz normalen Beruf nachgegangen, ne? Also, ja. Redest du denn mit ihm über die Drogensucht? Ab und an mal, ja. Ja, ihr redet aber wirklich nicht viel. Ja. Über was redet ihr denn? Über das Wetter oder was? Ja, so in etwa, ja. Ich bin halt einfach immer nur froh, wenn er dann mal hier ist, ne? Aber du musst doch die elementaren Dinge ansprechen bei deinem Freund. Der Typ, du glaubst wirklich, dass der süchtig ist? Ja. Der nimmt das jeden Tag? Also, wenn er mal hier ist, nicht. Ne? Das möchte ich auch nicht, weil ich einen 4-jährigen Sohn habe und ja, aber sonst so. Gehst du davon aus, dass das ein regelmäßiger Konsum ist? Ja. So, und das ist doch was ganz Existenzielles oder Essentielles einer Beziehung. Das musst du doch ansprechen, Mensch. Ja. Hast du so eine große Angst vom Alleine sein? Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Dass du alles so hinnimmst, um bloß nicht allein zu sein. Ja. Ich finde es manchmal besser, allein zu sein und klare Verhältnisse zu haben, als denn in so verwurstelten Kombinationen zu leben. Ja, klar. Ja. Ich finde, dass du reden musst, Cindy. Okay. Und das mit dem Einnässen sollte ich wirklich ansprechen. Ich würde das sofort ansprechen. Du kannst das ja alles gleich in einen Pott werfen. Du kannst ja auch gleich sagen, das vermutest du ja auch, dass das zusammenhängt mit der Drogengeschichte. Okay. Oder fragst ihn, bemerkt er das auch, wenn er gekokst hat, dass er dann pinkelt nachts? Okay. Dann frag ihn, wie er es finanziert. Leg mal alle Fragen auf den Tisch. Ja, und frag ihn auch mal, wie es weitergehen soll, ob er nicht irgendwann noch wieder mal arbeiten möchte. Ja. Das würde dich schon beeindrucken. Ja. Du hast ein Kind. Ich wurde auch gerade ein bisschen stutzig. Du hast ein Kind. Du hast 4 Jahre, ne, sagst du? Ja. Das heißt, da ist ein hohes Verantwortungspotenzial auch. Ja. Da würde ich gar nicht jemanden so nah an mich ranlassen, von den ich gar nicht richtig einschätzen kann, wenn ich ein Kind hätte. Dann geht es ja nicht nur um deine Person, sondern auch um die Person des Kindes. Ja. Also, aber volle Kanne jetzt mutig sein, Cindy. Na gut. Ja. Wünsche dir viel Glück und alles Gute dabei. Ja, okay, danke. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Valentin Kircher. Und nochmal unser Thema morgen, das Thema heißt, diese Nacht vergesse ich nie. Ich bin gespannt, was ihr mir, von welchen Nächten ihr mir morgen erzählen werdet. Von schönen, von gruseligen, vielleicht auch von furchtbaren Nächten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.